Rapper. Bitch, bleib auf Distanz, ich erschlag Rapper mit dem Schwanz. Und war nie in dem Club ohne meinen Kumpel Axu. Willst du mit mir betteln? Rap, das lässt sich regeln. Ich fall an Parts und du Homo an dein Regel. Ich darf's einfach nicht mit drehen, denn ich bin viel zu teil. Du bist kein Rap, Urgestein, höchstens Nierenstein. Spaß, du bist in die Scham, aber landest in dem Samen. Nur weil der Pin in deinem Arsch ist, bist du nicht auch gleich hart, yo. Deutsche Rapper fliehen aus Angst, denn meine Crew ist am Zug und zerfickt das Land. Renn weg, du Sohn, doch ich werd dich finden. Du kannst Reimketten schreiben, ich nen Strick für dich bin. Host sagen, alle meine Parts sind der Shit. Und du wirst von mir in die Hölle geschickt. Warum willst du dich wirklich noch mit mir messen? Aussagen, alle meine Parts sind der Shit. Und du wirst von mir in die Hölle geschickt. Warum willst du dich wirklich noch mit mir messen, wenn du weißt, im Untergrund bin ich der Beste. Wärst du ein Untergrund-Rapper, verzweifelt auf ihr Hype warten, werde ich ihre Hoffnungen vergraben, hol kurz mein Spaten. Du gibst deine Tourengage aus, doch ich bin broke. Du bist so schwul, du rappst unter der Dusche in den Wind. Du kleine Hollywood-Hengst machen auf Menschenfeinde, doch werden nie was reißen, denn die sind scheiße. Ich bring echt das als Bein, kein gefakten schwulen Scheiß. Was kann der machen, aber Arbeit nimmt mir leider Lust und Zeit. Du wirst mich einfach treten. Denn ich rappe nur für mich, meine Crew, meine Sekte. Du bist sehr gern auf Club-Gigs. Ich geh nicht mal in Clubs, Bitch, und bin genervt von Rap, weil alle Rapper dumm sind. Ich wie schon nur mit Leuten, die ich menschlich auch cool will. Wenn du verleihst, die im Fies hast, bist du einfach eine Hure. Fick deutsche Medien, ich brauch kein Großzeiger Label, die denn im Prinzip bräuchten nur Netzen und beschissene Beat. Und sagen, alle meine Parts sind der Shit. Und du wirst von mir in die Hölle geschickt. Warum willst du dich wirklich noch mit mir messen, wenn du weißt, im Untergrund bin ich der Beste. Und sagen, alle meine Parts sind der Shit. Du wirst von mir in die Hölle geschickt. Warum willst du dich wirklich noch mit mir messen, wenn du weißt,